bit about Palm Sunday and something that's very important. Und wir wollen über den Palmsonntag sprechen und das ist etwas sehr wichtig. In the attitude that brought Jesus into Jerusalem. In dieser Haltung, in der Jesus nach Jerusalem einzog und dorthin kam. I'm going to play a little clip from Jesus of Nazareth. Ich werde jetzt einen kleinen Videoclip spielen von Jesus aus Nazareth. Just to give you a little picture in your mind of the way it could have looked. Damit ein gewisses Bild davon bekommt, wie das vielleicht ausgeschaut haben mag. We'll stop right there for now. Okay, let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for this day and Vater, wir danken für diesen Tag. We pray that you would use these words in our lives. Und wir bitten dich, dass du diese Worte in unserem Leben verwendest. And the testimony of the scripture. Und das Zeugnis der Schrift. In Jesus' name. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. So we're going to turn to Matthew chapter 21 and look at the text. Wir schlagen hin zu Matthäus 21 und werden uns den Text anschauen. Starting with verse 1. Wir beginnen mit Vers 1. I'm using the New American Standard Bible. Ich verwende dazu die New American Standard Bibel. And the Elberfelder. Und die Elberfelder. You should be happy as German-speaking people that you have the Elberfelder. Und wir sollten glücklich sein, als deutschsprachige Leute, die Elberfelder Übersetzung zu haben. You don't need a Bible commentary. You just need to check with the Elberfelder. Du brauchst ja nicht einen extra Bibelkommentar, sondern schau einfach nach in der Elberfelder Bibel. You can use different versions, but if you really want to know what the text says, word for word, just check the Elberfelder. Du kannst verschiedene Versionen einfach verwenden, aber wenn du wirklich wissen möchtest, was im Urtext eigentlich steht, dann ist die genaueste Übersetzung die Elberfelder. On my gravestone someday you can put. Also auf meinen Grabstein kannst du einmal drauf schreiben. He loved the Elberfelder. Er liebte die Elberfelder. Okay, it's just because every time I check what the Greek says after I read the Elberfelder, it's already there. Also immer dann, wenn ich es im Griechischen irgendwie überprüfe und dann schaue ich das in der Elberfelder nach, dann finde ich es dort direkt auch wieder. And you see it again in this story. Und hier befinden wir uns jetzt in der Geschichte. When they had approached Jerusalem and had come to Bethphage at the Mount of Olives. Und als sie Jerusalem nahten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, then Jesus sent two disciples saying to them, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, go into the village opposite you. Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt. And immediately you will find a donkey tied there and a colt with her. Und alsbald werdet ihr eine Eselin finden, angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Untie them and bring them to me. Bindet sie los und führt sie zu mir. If anyone says anything to you, you shall say. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, sollt ihr sprechen. The Lord has need of them, and immediately he sent them. He will send them. Der Herr bedarf ihrer, und alsbald wird sie senden. Now, it could have said this. Es hätte auch so vielleicht heißen können. This is the how it could have been version. Das ist die Version, wie es hätte sein können. Go into the village opposite you. Geht in das Dorf euch gegenüber. And immediately you will find a gold chariot. Und sofort werdet ihr ein goldene Sänfte finden. And four white Persian horses. Oder eine goldene Kutsche und vier weiße persische Pferde. Untie them and bring them to me. Bindet sie los und bringt sie zu mir. This is what it might have looked like, right there. Ah, das hätte dann vielleicht so ausgeschaut. Jesus Ben Hur. Jesus Ben Hur. Now he could have done this, right? It could have been like this. Meine, es hätte so sein können. Could have been one of the favorite Bible, Sunday school stories. Das könnte dann eines der Lieblingsbibel Sonntagsschulgeschichten sein. Where Jesus comes to Jerusalem with four horses and a chariot. Jesus reitet hinein nach Jerusalem. Auf einem Wagen mit vier Pferden. But he chooses to come on a donkey. Aber er hat sich gewählt, auf einem Esel zu and reiten. Not just a donkey, but a donkey colt. Nicht irgendein Esel, sondern das Füllen einer Eselin. That had not been ridden. Auf diesem Esel ist noch nie zuvor geritten worden. A donkey that is submissive to him. Und es ist ein Esel, der ihm ganz untergeordnet ist. Had not been ridden before. aber er ist ja nie zugeritten worden. And it's a beautiful picture here of submissiveness. Und das ist ein wunderschönes Bild einfach dieser Unterordnung. And obedience. Und des Gehorsams. Now my choice would have been this. Meine Entscheidung wäre das gewesen, meine Wahl. But God's choice was this. Aber Gottes Wahl war diese. Now we'll talk about it a little bit. Let's just read further. Und lesen wir mal weiter. Verse 4. Vers 4. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Dies alles aber ist geschehen, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you. Welcher spricht, sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. Sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen das Lasttier des Lasttiers Jungen. Now even though the New American Standard Bible is a very very good translation. Obwohl die New American Standard Bibel eine sehr sehr gute Übersetzung ist. That word gentle there is a really bad translation. Und das Wort gentle dort ist keine gute Übersetzung. But of course the Elberfelder has it perfect. Und wiederum die Elberfelder, die hat das genau perfekt because gesetzt. The word is meekness. Das Wort ist Sanftmütigkeit. Now, the translators probably put gentle in there. Vielleicht haben die Übersetzer dort sanft hineingegeben. Because they believe that you don't know what meekness means. Also sanft wie Sanftheit, weil sie denken, dass du vielleicht nicht weißt, was Sanftmütigkeit so ist. They use gentle. So verwenden sie dann dieses sanft. But all meek people can be gentle. Aber alle sanftmütigen Menschen, sanftmütig, können auch sanft sein. But not all gentle people are meek. Aber nicht alle sanften Menschen haben diese Einstellung des Herzens. The definition of meekness is strength under control. Die Definition für Sanftmütigkeit ist einfach eine Stärke, die unter Kontrolle ist. This is the picture that Jesus is portraying here. Und das ist genau das Bild, was Jesus hier abgeben möchte. He's coming on a baby donkey. Er reitet da auf einem Füllen, das Baby einer Eselin. And he's giving the picture that everything is under control here. Und er gibt genau dieses Bild, dass alles hier unter Kontrolle ist. I am under control. Ich bin unter Kontrolle. I am submitted to the Father's will. Ich bin dem Willen des Vaters einfach untergeordnet. Have you ever seen a picture of a soldier coming back from war? Habt ihr jemals das Bild gesehen von einem Soldaten, der aus dem Krieg zurückkehrt? And he's still got his weapon on him or something, and he's got his backpack on him. Und er hat noch die ganze Waffenrüstung bei sich, vielleicht einen Rucksack, and seine Waffe. He gets off the airplane and his family's waiting there. Und da kommt er aus dem Flugzeug und da wartet seine Familie auf and ihn. And his little girl runs to him, he picks up his little girl. Und da kommt das kleine Mädchen. Auf ihn zugelaufen und er nimmt es hoch. You see this tender moment between this warrior and this little girl. Oh, man kann dann diesen zärtlichen Moment erleben zwischen dem eigentlich Soldaten, dem Krieger und diesem kleinen Kind. A picture of meekness, strength under control. Da kann man sehen ein Bild der Sanftmut, das einfach Stärke unter Kontrolle gebracht where though, ist. Though his enemies would fear him, his little girl is so comfortable with him. Auch wenn seine Feinde ihn vielleicht fürchten würden, so dass das kleine Mädchen ist praktisch sehr in seiner Umarmung geborgen. Now we've been talking, just stay on this verse for a moment. We've been talking in the past about being sown unto death. Wir haben in der Vergangenheit bereits darüber gesprochen, was es heißt, in den Tod hineingesät zu werden. Probably these last 5 weeks. Das waren wahrscheinlich die letzten 5 Wochen. Where Jesus said in John chapter 12 verse 24. Wo Jesus sagt in Johannes 12, Vers 24, unless a corn of wheat falls to the ground and dies, es sei denn, dass ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, it abides alone. So bleibt es allein. But if it is sown into the ground, wenn es aber eingesät wird in den Boden, it will bring forth much fruit. Wird es viel Frucht bringen. It was speaking of his death. Und er sprach von seinem Tod. So Jesus is coming to Jerusalem now to be sown into death. Nun zieht Jesus in Jerusalem ein, um da eingesät zu werden in seinen Tod. The result will be the salvation of the world. Aber das Ergebnis wird dann die Errettung der Welt sein. For those who would believe. Für die, die glauben. The principle is also applied to us in 2 Corinthians 4. Und die gleichen Prinzipien lassen sich auf uns anwenden im 2. Korinther Kapitel 4. Where we as believers are delivered unto death. Wo wir als Gläubige dem Tod überliefert werden. To situations. Bestimmten Situationen. That are beyond us. Die jenseits unserer Kapazität sind. So Christ can use us to manifest himself through us. Auf das Christus uns verwenden kann, um sich selbst durch uns zu manifestieren. We can define meekness. Wir können Sanftmut definieren as the willingness to be sown unto death. Als eben diese Bereitschaft, in den Tod gesät zu werden. Sown unto death to bear fruit. Hineingesät zu werden in den Tod, um daraus Frucht hervorzubringen. Because on the other side of death is resurrection. Denn auf der anderen Seite des Todes ist die Auferstehung. Sowing our life into the ground. Unser Leben einfach einsäen in den Boden. God wants to sow our righteousness into the ground. Gott möchte unsere eigene Gerechtigkeit in den Boden einsäen. Our confidence into the ground. Unsere eigene Zuversicht hinein in den Boden. And he wants to resurrect us on the other side with his. Und er möchte uns auf der anderen Seite wieder auferstehen lassen mit seiner Gerechtigkeit. So the world can see him. Auf dass die Welt ihn sehen kann. In us. In uns. Let's go a little further. Gehen wir weiter. This is 2 Corinthians 1:8. 2. Korinther Kapitel 1 Vers 8. Before we read it, last week we did the verses before this. Letzte Woche haben wir die Verse davor durchgenommen. The God of all comfort. Der Gott allen Trostes. And I talked about how that comfort from God is not a comfort based on feeling. Und wir haben darüber gesprochen, wie dieser Trost nicht ein Trost ist, der irgendwie auf Gefühlen basiert. It's not a comfort based on sentiment. Und er basiert auch nicht irgendwo auf Sentimentalität. But it's a comfort based on confidence. Sondern vielmehr ist es ein Trost, der seine Grundlage in Zuversicht hat. They're using that word over and over and over in those verses. Und dieses Wort Trost wird immer und immer wieder in diesen Versen verwendet. The God of all comfort who gives us comfort. Der Gott allen Trostes, der uns tröstet. So that when we are comforted, auf dass wir, wenn wir getröstet werden, we can comfort those, diejenigen trösten können, comfort that we've been comforted. Mit dem gleichen Trost, mit dem wir getröstet wurden. But it's not speaking about feeling, it's speaking about giving someone confidence. Aber spricht er nicht irgendwie über irgendwelche Gefühle, sondern davon, dass man jemanden Zuversicht verleiht. And that confidence is based on what God did in your life in a situation that was death. Und die Zuversicht kommt aus dem, was Gott in deinem Leben getan hat, als du diesen Tod erlebtest. The death of a relationship. Der Tod gewissermaßen in einer Beziehung. Or of a financial circumstance. Oder finanzielle Umstände. Death meaning that it's just beyond. Am Tod bedeutet das einfach jenseits von uns. Beyond ist. My capacity. Jenseits meiner Kapazität. I can't handle this. I'm drowning in this thing. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich gehe darin unter. But there's a principle here that we need to know so that we can find comfort in these situations. Aber da gibt es ein Prinzip, was wir wirklich da ergreifen und erkennen müssen, um da Trost in diesen Situationen zu finden. A comfort based on confidence. Einen Trost auf der Grundlage von Zuversicht. Now Jesus is going into Jerusalem confident. Jesus zieht da ein nach Jerusalem mit Zuversicht. But there is no way out of this. Aber da gibt es keinen Weg aus. He is going right to his death. Er geht direkt drauf zu, auf seinen Tod. He knows that these people are going to kill him. Er weiß, dass diese Menschen ihn umbringen werden. They are looking for him. Sie jagen ihm nach. They have already told people, when you see him, you tell us and arrest him. Sie haben den Leuten schon bereits gesagt, wenn ihr ihn seht, dann sagt uns Bescheid, dass wir ihn gefangen nehmen. They are jealous of him. Sie sind eifersüchtig gegen ihn. They are afraid of him. Sie haben Angst vor ihm. They are also afraid of the Romans. Und sie haben auch Angst vor den Römern. So Jesus is going in to his death. So zieht Jesus hinein. Und er geht direkt in seinen Tod. Watch the parallel now in 2 Corinthians 1 with Paul when he was in Asia. Und schaut mal die Parallele hier zu 2. Korinther Kapitel 1, als er in Asien war. After Paul speaks about this comfort that God gives, nachdem Paulus da spricht über diesen Trost, den Gott uns gibt, he says these words. Er sagt diese Worte. We do not want you to be unaware, brethren. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder. Of our affliction which came to us in Asia. Über unsere Drangsal, die uns in Asien widerfahren ist. I mean, people were rioting. Die Leute haben einen völligen Aufruhr because veranstaltet. People were believing in Christ. Denn Menschen, die an Christus geglaubt haben, forsaking their idols, die haben ja ihre Götzen einfach weggeworfen. And the people who were making idols, aber die anderen Menschen, die da Götzen produzierten, were going bankrupt. Sie wurden bankrott. Because nobody was buying idols. Weil niemand mehr die Götzen kaufte. Or less idols now. Zumindest weniger. And so they hated Paul. So hassten sie Paul. They wanted to kill him. So hassten sie Paulus. They were stirring up the people and saying, "Long live Diana!" Sie haben diesen Aufruhr veranstaltet und gesagt, es lebe Diana, die Tempelgöttin. And the place went ballistic. Und der Platz war also völlig in Aufruhr. And Paul was right in the middle of it. Und inmitten dessen befand sich Paulus. And look what he writes. Schaut, was er da schreibt. We were burdened excessively. Dass wir übermäßig beschwert wurden. Beyond our strength. Über unser Vermögen. So that we even despaired of life. So dass wir sogar am Leben verzweifelten. Like they're just sitting in some home saying, man, Jesus, just come back today. I'm out of here. Ich kann auch sagen, Jesus, komm wieder. I'm not in despair. I'm just in despair of this life. Ich bin nicht in völliger Verzweiflung. Ich bin sogar am Leben am Verzweifeln. I once did a funeral. Ich habe einmal ein Begräbnis gemacht. I was in some situation. Und da habe ich so eine Situation gehabt. And as I'm speaking at the funeral, looking at this guy, and you know, he's in the, they're going to put the tsarg, the casket in the grave. Und während ich bei diesem Begräbnis bin und zusehe, wie da dieser Sarg hinabgelassen wird in das Grab. I was just watching them lower into the grave. Dann habe ich gesehen, wie sie ihn da herabließen. And I was so jealous of this guy. Oh, der hatte so eine Eifersucht. I just said, how did you manage to get out of here? Wie hast du das so fertig gebracht, dass du hier schon weg sein kannst? What I wouldn't do just to be in heaven right now and get out of this place. Was würde ich darum geben, praktisch, wenn ich jetzt im Himmel wäre und nicht mehr hier an diesem Ort? Place is nutso. This what we call life on earth can be so verrückt. You can just despair sometimes of life. Das kann manchmal so zum Verzweifeln sein. So Paul was despairing of life. Yeah, and he says this. Paulus verzweifelte am Leben. Indeed, we had the sentence of death within ourselves. Und in der Tat, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. And that means we were utterly convinced there was no way out. Und wir waren also voll und ganz bereits davon überzeugt, dass es da keinen Ausweg mehr gibt. There's nothing we can do. This is like out of control. Da gibt es nichts mehr, was wir tun könnten. Das ist völlig außer Kontrolle geraten. We can do. Und das geht über jenseits unserer Kapazitäten. And we are probably going to be killed. Und da werden wir wahrscheinlich umkommen. Within a day or two. Innerhalb von ein oder zwei Tagen. Because those people outside are out of their minds. Denn diese Leute da draußen, die haben also völlig den Verstand verloren. But then look where it goes. Aber schaut mal, wie das weitergeht. And this happens so that we would not trust in ourselves. Aber das geschieht, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. But in God who raises the dead. Sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Let me put a little word in there that helps you understand a little better. Und wir setzen da mal ein Wort ein, was euch ein bisschen beim Verständnis helfen soll. So I read that verse so many times and I didn't understand why he puts this part in here. You know, in God who raises the dead. That doesn't comfort me. Ich habe das so oft gelesen, aber ich habe mir gedacht, sag mal, warum hat das da eingefügt? Ist ein Gott, der praktisch mich tröstet? Until I put a little word in there and it just opened it up for me. Bis ich ein Wort eingesetzt habe. Und dann hat es mir begreifbar gemacht. Das hat mir die Sache begreifbar gemacht. Listen. So that we would not trust in ourselves. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. But in God. Sondern auf Gott, who can even raise the dead. Der selbst die Toten auferwecken kann. It's not talking about raising the dead in the future. It's talking about raising the dead right now, if he has to. Das spricht ja nicht davon, die Toten in der Zukunft aufzuwecken, sondern das hier und jetzt zu tun, da wo es notwendig ist. And Paul is saying that God is teaching us not to trust ourselves. Und Paulus sagt, Gott lehrt uns, nicht auf uns selbst zu vertrauen. This is God's plan. He's disciplining us. Und das ist Gottes Plan. Und so diszipliniert er uns. Because we trust in ourselves all the time. Denn wir vertrauen ja auf uns selbst die ganze Zeit. But God is trying to teach us to trust in Him. Aber Gott versucht uns zu lehren, auf ihn zu vertrauen. In Him, who can even raise the dead if He has to. auf ihn, der selbst die Toten auferwecken kann, wenn es denn notwendig ist. This is what Abraham believed in Genesis chapter 22. Das ist, was Abraham glaubte im 1. Mose Kapitel 22. When God told him to sacrifice Isaac. Als Gott ihm sagte, er soll den Isaac opfern. And so he took Isaac to the mountain to sacrifice him. Und so nahm er Isaac auf den Berg, um ihn dort zu opfern. But you read the text and it says this. Aber du kannst den Text lesen, und da heißt es folgendes. Abraham said to his servant, Abraham sagte zu seinem Diener, you wait here, warte du hier, until we return. Bis wir wiederkehren. Now the writer of Hebrews notices those words. Und der Autor des Hebräerbriefes, der erkennt genau diese Worte. Until we return. Erstaunlich, er schreibt ja, bis wir wiederkehren. Abraham is going to sacrifice Isaac, but he says, and then we will come back. Abraham schickt sich ja an, den Isaac zu opfern, dann sagt er aber, bis wir wiederkehren. And the writer of Hebrews says this. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt folgendes. Abraham was confessing, dass Abraham da bekannte, that God would even raise him from the dead. Dass Gott ihn selbst von dem Toten auferwecken würde. That was his conclusion. Das war sein Schluss, zu dem er kam. If the new nation is going to come through Isaac, wenn er doch wusste, dass diese neue Nation, seine Nation durch Isaac käme, and God wants würde, me to sacrifice him, dann, und wenn Gott ihn opfern möchte, it's only one thing. Dann gibt's nur eine Möglichkeit. God's going to raise him from the dead. Er muss ihn auch wieder vom Toten auferwecken. That's a worst case scenario. Das wäre der schlimmste Fall, den man nur denken kann. Like Paul the Apostle was stoned in Lystra. Paulus der Apostel wurde gesteinigt in Lystra. And they basically killed him. Im Wesentlichen haben sie ihn einfach umgebracht. They were sure they killed him. Sie waren sich sicher, dass sie ihn umgebracht hatten. And then he got up and walked away. Und dann stand er auf und er ging einfach weg. But some scholars believe that he was killed. Aber einige Schriftgelehrte glauben, dass er tatsächlich umgebracht and wurde. And that he had his 2 Corinthians 12 vision of heaven during this time. Und dass er diese Vision des Himmels im 2. Korinther 12 genau zu dieser Zeit hatte. But it wasn't God's plan for Paul to die. Denn es war ja nicht Gottes Plan für Paulus, dass er sterben würde. At that time, so God brought him back from the dead. Nicht in dem Moment. Und so brachte ihn Gott wieder zurück vom Toten. Same thing with Lazarus. Das gleiche mit dem Lazarus. So what Paul is saying in the text is God's in control. Was Paulus hier sagt in dem Text ist, dass Gott einfach alles voll unter Kontrolle hat. He's so in control that if you happen to die accidentally, he'll bring you back. Er hat das so sehr die Kontrolle, dass solltest du zufällig vielleicht sterben, wird er dich wieder auferwecken. If it's not his plan, of course. I mean, if it's his plan. Also wenn es sein Plan ist. Now here's the point, and we'll close. Hier kommt der Punkt, und wir werden abschließen. Our willingness to be sown unto situations. Unsere Bereitschaft, da gesät zu werden, hin in diese Situationen hinein. That God has prepared for us. Die Gott ja vorbereitet hat für uns. Our willingness is only as great. Unsere Bereitschaft dazu ist nur so groß. As our capacity to trust Him. Wie unsere Kapazität, ihm zu vertrauen. And these two things are like two sides of a coin. Und diese beiden Dinge sind wie die beiden Seiten einer Medaille. Kind of reciprocate. Und die kehren immer wieder. Because the bigger my capacity to trust God, denn je größer meine Kapazität ist, Gott zu vertrauen, the more willing I am to go into a situation, umso bereiter bin ich dann, in eine Situation mich einzulassen, and let him comfort me with his confidence, sodass er mich da tröstet mit seiner Zuversicht, that he's got a solution here. Mit seiner Zuversicht für mich, dass er eine Lösung da hat. He's brought me into this crazy thing, und er hat mich da hineingebracht, diese verrückte Sache, because he wants to use me somehow. Denn irgendwie möchte er mich da verwenden. And the more of those I go through, und je mehr solcher Situationen ich da durchlebe, the greater my capacity to trust him. Umso größer wächst meine Kapazität, ihm wieder zu vertrauen. And the greater my capacity to trust him grows, und wenn dann die Kapazität, ihm zu vertrauen, da wächst, the more willing I am to go into another situation. Dann werde ich umso bereiter sein, wieder in die nächste Situation hineinzugehen. And it just reciprocates like that. Und so kehrt das immer wieder. This willingness. Diese Bereitschaft. People fight God. Menschen kämpfen gegen Gott. God can't sow them. Gott kann sie da nicht einsäen. They just reap what they sow. Und so ernten sie, was sie selbst säen. When God tries to increase their trust, Wenn Gott versucht, da ihr Vertrauen zu erweitern, their capacity to trust him, ihre Kapazität, ihm zu vertrauen, they flip out. Flippen sie aus. They freak out. Es wird ganz verrückt. Jesus was always putting his disciples in situations. Jesus hatte immer seine Jünger Situationen überliefert. We're going to go over to the other side. Wir werden darüber setzen auf die andere Seite. Let's get in the boat. Also lass uns mal ins Boot gehen. And then he pushes them off with his foot. Ja, wart ihr mal schön. Und bye bye. Tschüss. Bye bye. Bye bye, boys. Jungs. Meet you on the other side. Ich treffe euch auf der anderen Seite. Right into a storm. Right mitten hinein in den Sturm. And then he's with them in the boat and they go right into the storm. Und er ist bei ihm im Boot. Und sie gehen in den Sturm. And he's sleeping in the boat in the storm. Und da schläft er im Boot im Sturm. Like, how can you sleep in a boat in a storm? Wie kann man da schlafen in einem Boot mitten in einem Sturm? Disciples are screaming that they're going to die. Die Jünger, sie schreien schon, dass sie sterben werden, dass sie umkommen werden. They go over and wake up, Master, we perish, oh my God. Herr, wach doch auf, wir kommen um, they're oh mein Gott. Wake up, wach doch auf. And he's like, what? Was? What's the problem? Was We're going to die! Wir kommen um! He just gets the, you know, the little, what do you call these things when they, the sleepers out of his eyes. Und wischt den Schlaf aus den Augen. Be still! Still. And it's like this storm. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, chirp, chirp, chirp, quack, quack. They're looking at him like, now, to calm the wind was one thing. Den Sturm zu stillen war eine Sache. The wind. Den Wind. Because the wind comes and goes. Denn ein Wind, der kommt und geht. So maybe it just went. Vielleicht ist es eben weggegangen. But only a God aber nur ein Gott could calm the waves. Konnte diese Wellen einfach spiegelglatt machen. Because the waves don't come and go. They come and they go very slowly away. Denn sie kommen nicht und gehen, sondern sie kommen und dass sie dann weggehen, das dauert lange. He just spoke a word and it was gone. Er sprach ein Wort und dann waren sie weg. When he wasn't in the boat the next time, aber als er da nicht im Boot war, das andere Mal, and they had another storm, und sie einen weiteren Sturm erlebten, he's just like walking by on the water. Da kommt er eben so vorbei und wandelt auf dem Wasser. Hello, boys. Hey, Jungs. And they're like, ah, it's a ghost. Ah, ein Geist. Screaming, it's a ghost. Sie schreien. So he walks over. Er kommt zu ihnen herüber. It's me. Ich bin es. Peter says, if it's you, Petrus sagt, then bid me come over. Dann bitte mich zu dir herüber zu kommen. Come on over. Hey, Petrus, komm. Peter steps out, starts walking. Here's the wave. Er fängt an zu gehen, geht aufs Wasser. Starts sinking. Er hört aber die Wellen. Save me, Lord. Fängt an zu sinken und sagt, rette mich, Herr. The Lord says, why did you stop believing? Warum hast du aufgehört zu glauben? Then it says in John 6. Dann heißt es in Johannes Kapitel 6. The Lord steps into the boat. Der Herr stieg ein in das Boot. And immediately they were on the other side. Und sofort waren sie auf der anderen Seite. But it happened in the middle. Aber kleiner Moment, das war doch genau in der Mitte. Like 5 kilometers from shore. Vielleicht 5 Kilometer entfernt vom Land. And the moment he steps in the boat, they're there. Und im Moment, wo das Boot betritt, sind sie dort. And here's the last principle, and we'll close. Hier kommt das letzte Prinzip und werden abschließen. Your deliverance, deine Befreiung aus in der Situation, in deiner Situation, is not on your radar screen. Das befindet sich nicht auf deinem Radarfeld. And what troubles us many times and causes us to lose the comfort God wants to give us? Und was uns da solche Schwierigkeiten bereitet und dazu führt, dass wir irgendwie diese Zuversicht verlieren, die Gott uns ja eigentlich geben möchte? Is we try to figure out how He's going to do it. Wir versuchen nämlich irgendwie selbst herauszufinden, wie er das vielleicht nun fertigbringen könnte. Oh, I'm going to go bankrupt. Ich glaube, ich werde bankrott werden. Ich glaube, ich werde die Wohnung verlieren. Wait, Auntie M. Auntie M in America, she's got money. She's got money. Ah, oh, yes, die Tante that's it. In America, oh, die hat doch Geld. Jesus, I pray for Auntie M. I pray Jesus, for her. Ich bete für meine Tante. Oh, Lord God. Oh, I trust you. Ich oh, Jesus, dir. This is your voice. Das ist it's deine your voice. Stimme. Auntie M came right into my mind. Das she's got millions. Millionen. She will help me. I will helfen. Write Auntie M. Dearest Auntie M, I love you and been thinking about you, praying for you. And at this moment, I am in a difficult situation. God bless this to Auntie M. In Jesus' name. In Jesu Namen für die Tante M. And you don't hear anything from her. Aber ihr hört nichts von ihr. Nothing. Gar nichts. Nothing. Nichts. That's I've done that so many times. Das habe ich so oft schon gemacht. Not that thing, you know, with Auntie M. Also vielleicht nicht das mit der Tante. I have anticipated deliverance from here. Ich habe die Befreiung aus der Richtung from erwartet. There. Und von dort. From there, und von from dort. There, from there, from von there. Überall. And every time I do that, God, even if he was going to do it, he changes his mind. Aber selbst dann, wenn er es hätte so tun wollen, ändert er dann seinen Sinn. You guessed. Oh, ja, du hast das gedacht. Oh, I'm going to do it somehow. I'm going to do Schade. It like this now. Ich werde das so machen. It just seems like even if I could guess how he's going to do it, he changes it. Es scheint so, selbst wenn ich mir irgendwie das einbilden könnte, wie er es macht, dann ändert es wieder. Deliverance always comes, it seems, from something that's off my radar screen. Die Befreiung kommt immer von einer Seite praktisch, die nicht auf meinem Radarschirm zu finden ist. So, just to close. Um abzuschließen. When we're in these situations, wenn wir in diesen Situationen sind, God has put us there to teach us to trust him. Gott hat uns dorthin platziert, um uns zu lehren, ihm zu vertrauen. So that our capacity to trust him would be enlarged. Dass unsere Kapazität, ihm zu vertrauen, einfach erweitert wird. So that our willingness to be used in these situations would increase. So dass unsere Bereitwilligkeit, nämlich uns in diesen Situationen verwenden zu lassen, einfach wachsen möge. What was the last thing I want to say? And. Und. Don't frustrate the process. Mach diesen Prozess nicht zum einem vergeblichen. By spending even a moment. Mach ihn nicht vergeblich. Trying to figure out how God will do it. Dass du auch nur einen Moment versuchst herauszufinden, wie es Gott machen möchte. Many moments trying to figure it out. Ich habe viele Momente. Never ever does it the way I thought he would do it. Damit verbracht herauszufinden, wie er es vielleicht macht, aber es war nicht so, wie ich gedacht hatte. And I don't do it anymore. Und ich mache es nicht mehr. And I think he enjoys the fact that I don't do it anymore. Und ich glaube, er genießt das jetzt, dass ich es nicht mehr probiere. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken for dir this time together. Für diese Zeit gemeinsam. And I pray, Lord, that you would increase our willingness. Herr, und ich bete darum, dass du unsere Bereitwilligkeit zu nehmen lässt. Grace, durch deine Gnade. You would open our eyes to who you are. Dass du unsere Augen öffnest dafür, wer du bist. That we would know that we're in situations. Und dass wir dann erkennen, wenn wir in Situationen sind. To call upon your name. Dass wir einfach nur deinen Namen anrufen brauchen. Not to dictate to you what to do. Um nicht da zu diktieren, was du da zu tun hättest. But to learn to trust you. Sondern vielmehr, dass wir selbst lernen, dir zu vertrauen. So maybe you're in a situation tonight. Und vielleicht bist du heute Abend in einer solchen Situation. Maybe your mother has cancer. Vielleicht hat deine Mutter Krebs. Maybe your boyfriend just left you. Oder dein Freund, er hat dich verlassen. You just failed your test at school. Oder du hast eine Prüfung nicht bestanden in der Schule. Maybe you're sick. Oder vielleicht bist du krank. Maybe you need a place to stay. Vielleicht brauchst du irgendwie eine Wohnung. Maybe you're in debt. Vielleicht hast du Schulden. Maybe you're jealous of somebody and you just can't control it. Vielleicht bist du eifersüchtig auf jemanden und du kannst es nicht unter Kontrolle bringen. Maybe you just have this identity, this insecurity complex. Oder vielleicht hast du irgendwie ein Identitätsproblem oder ein Unsicherheitskomplex. Or you wrestle with some kind of temptation. Oder du ringst mit irgendeiner Versuchung. Let's go to God with it. Gehen wir damit zu Gott. Let's just give it to God. Und geben wir das Gott hin. Father in heaven. Vater im Himmel. We are all sown into situations. Wir sind alle hineingesät in verschiedene Situationen. You want to teach us to trust you. Und du möchtest uns lehren, dir zu vertrauen. So I pray tonight for everyone here. So bete ich für jeden Einzelnen hier. hearts, open our minds. Öffne unsere Herzen und unser Verstand. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. To understand. Auf dass wir verstehen. That if you would give Jesus to us. Dass wenn du uns Jesus geben würdest. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes, wie du es getan hast. To take away our sin. Um unsere Sünden zu nehmen. You can provide for all of our needs. Dann kannst du ja auch dich um alle Sorgen, die wir haben, kümmern. Help us to dare to believe. Hilf uns, dass wir es wagen zu glauben. That you are in control. Dass du alles unter Kontrolle hast. That you really are in control. Und dass du wirklich alles unter Kontrolle hast. We love you and thank you tonight. Und wir lieben dich und danken dir. Maybe there's somebody here you've never received the Lord. Und vielleicht ist jemand heute Abend hier und du hast den Herrn noch nie empfangen. You've never asked Jesus into your life. Noch nie Jesus in dein Herz gebeten. You've never said, Lord, forgive me and cleanse me. Noch nie gesagt, Herr, vergib mir, reinige mich. Let's pray right now. Lass uns beten. Jesus is alive. Jesus lebt. He came to earth. Er kam auf die Erde. To die on a cross. Um am Kreuz zu sterben. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. He was buried. Er wurde begraben. And after 3 days. Und nach 3 Tagen. He rose from the dead. Ist er wieder auferstanden. And he is alive today. Und er lebt heute. And und he knows your name. Er kennt deinen Namen. He's waiting. Er wartet. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. The door is open. Die Tür, sie ist offen. I dare to believe. Ich wage es zu glauben. That you love me. Dass du mich liebst. The door is open. Die Tür, meine Tür ist offen.